Wien 2, Kleine Sperlgasse 1. Letzter Wohnsitz der Familie Sonnenfeld. Israel Sonnenfeld und seine Frau Rosa, geborene Killer, stammten aus Sárospatak in Ungarn. Sie kamen kurz vor 1889 nach Wien, wo ihr erstes Kind geboren wurde. Josef, mein Großvater. Der Mädchenname meiner Großmutter Elisabeth war Rektor. Ihre Eltern kamen ebenfalls aus Ungarn. Ihr Vater Josef Rektor war in Bratislava geboren worden und ihre Mutter Josefine Zilzer in Budapest. Sie kamen um 1890 nach Wien. 1901 wurde Israel Sonnenfeld, Josefs Vater, das Opfer eines antisemitischen Überfalls durch eine Gruppe von Rowdies. Das geschah an der Ecke Gablensgasse-Neumeiergasse, kurz nachdem er aus der Synagoge gekommen war. Sein Sohn Leopold berichtete, dass dieses tragische Ereignis die Familie nach und nach in die Armut getrieben hat. Denn in der Folge dieses Überfalls begann Israel an epileptischen Anfällen zu leiden. Er wurde in ein Heim eingewiesen, denn zu dieser Zeit wurde Epilepsie als Geisteskrankheit betrachtet. Mein Großvater Josef diente im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee. 1918 heiratete er Elisabeth, die von ihm schon eine Tochter hatte, meine Mutter. Dann wurden weitere Kinder geboren: Gertrude, Richard, Erna, Liane und Fritz. Mein Großvater hatte eine kleine Werkstatt in der Geblergasse, wenn meine Mutter ihre Erinnerung nicht trügt. Dort erzeugte er Lederhandtaschen für Damen. Seine Frau führte den Haushalt. Im Mai 1938 versuchte er mit seiner Familie in die USA zu kommen, aber sein Antrag wurde abgelehnt, da die ungarischen Behörden sich geweigert hatten, ihm einen Pass auszustellen, unter dem Vorwand, er sei Österreicher. Doch die österreichischen Behörden hatten ihm ebenfalls keinen Pass gegeben, mit der Begründung, er sei Ungar. So bekam er dieses kostbare Dokument nie. Zu dieser Zeit lebte die Familie, nehme ich an, in Wien 3, Hetzgasse 17, wie ich auf der Seite Letter to the Stars gesehen habe. Meine Mutter kann diese Adresse nicht bestätigen, weil ihre Erinnerung sie schon im Stich lässt. Sie ist fast 95 Jahre alt. Am 15. Oktober 1941 wurde Alfred Sonnenfeld, Josefs Bruder, von der kleinen Sperlgasse 1 nach Litzmannstadt deportiert. 4 Tage später wurden mein Großvater, seine Frau Elisabeth und 5 ihrer Kinder, Gertrude, Richard, Erna, Liane und Fritz, ebenfalls nach Litzmannstadt deportiert. Josef Sonnenfeld starb im Ghetto Litzmannstadt am 7. Mai 1942. Einige Zeit lang stand im Internet zu lesen, dass er im Spital an Erschöpfung gestorben sei, doch diese Information wurde wieder entfernt und bis heute weiß ich nichts über die genauen Umstände seines Todes. Seine Frau und 4 der Kinder wurden am 5. April 1942 in Chełmno ermordet. Alfred starb anscheinend an Lungenentzündung am 17. Februar 1942 im Spital von Litzmannstadt. Es ist anzunehmen, dass Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Neffen und Nichten der Familien Sonnenfeld, Killer, Rektor und Zilzer in der Shoah umgekommen sind. Leider weiß ich ihre Vornamen nicht und kann sie so nicht mit der Familie meiner Mutter in Verbindung bringen. Elisabeth Stamminger Sonnenfeld, Cray, Frankreich.